Yani gerne. Bitte schön. Danke. Hallo, guten Tag. Atice ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt heute. Ich kümmere mich um Sie. Wie heißen Sie? Ich heiße Helene Berger. Helena Berger. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname für mich buchstabieren? Ja, das sind lauter Es. Helene. E. So, E wird wie Emil, E, oder? ohne Punkt. Helene. Okay. Und Ihre Und Nachname? Berger ist Bergger. Okay, Berger. So sage ich richtig? Okay, Frau Berger. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen über Sie stellen. So, erstmal, Ja, wie natürlich. alt sind Sie? Ja, noch bin ich 62 Jahre alt. Ich werde im Sommer 63. Und über Ihre Geburtsdatum dann. So, Ja, wann sind Sie? 12.06.59. 12.06. 59. 59. Wie groß sind Sie, Frau Berger? Ja, 1,64 Meter bin ich. Und wie viel wiegen Sie? 84 Kilo. Was machen Aber Sie ich habe auch beruflich? ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Ja, es passiert. Mit der Corona, so sind wir alle ein bisschen so genommen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Frührentnerin. Rentnerin. Aber was war denn Ihr Ich Beruf habe vorher? als Hausmeisterin gearbeitet. Okay. Dann, was kann ich für Sie tun heute? Ja, also ich habe wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich Treppen hochgehe, habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr gut Luft bekomme. Und wenn ich nur eine Etage hochgelaufen bin, fängt das schon an. Und ich habe mir das jetzt auch angewöhnt, dass ich nachts mir noch ein zweites Kissen hole, um ein bisschen höher zu schlafen, weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst so schlecht Luft bekomme und so ein Engegefühl habe. Bisschen husten Engegefühl. muss ich auch, ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das hat so angefangen vor gut einem Monat, vielleicht so 5, 6 Wochen. Erst habe ich mir da nichts bei gedacht, habe gedacht, ich habe vielleicht ein bisschen Husten oder so, aber das wird irgendwie gar nicht besser. Okay. Und haben Sie auch Schmerzen? Ja, so richtig dolle Schmerzen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Das ist mehr so dieses Gefühl, dass es so eng wird in der Brust, so, ne? Und Aber was mir auch aufgefallen ist, wenn ich also, ja, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich mich bücke oder wenn ich was sauber mache in der Wohnung, ja, und mich ein bisschen mehr anstrenge, Betten beziehe, dass ich dann merke, oh, jetzt muss ich aber eine Pause machen, weil mir schwindelig ist. Okay, dann fasse ich es kurz zusammen, ob ich etwas nicht verpassen möchte. Und Sie haben seit 6 Wochen diese Enggefühl, wenn Sie sich belasten. Richtig? Wenn ich mich belaste, ja. Ja. Und Sie schlafen mit zwei Kisten. Kissen, ja. Kissen und Sie können nicht mehr als die eine Etage Treppe hochgehen, ohne Pause machen. Ja, genau, so ist das, ja. Okay. Und haben Sie das erstmal seit 6 Wochen bemerkt, aber vorher könnten Sie ganz ruhig so zwei oder drei Etagen hochgehen und mit der Belastung so Ja, kommen Sie also ganz ich klar, hatte oder? schon mal eine Phase, wo das auch ein bisschen war, aber man hat dann festgestellt, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, dass ich ein bisschen Vorhofflimmern habe. Aber und der Blutdruck ist auch immer ein bisschen hoch. Aber dass das jetzt so schlecht ist, das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Okay, Frau Berger. Und ich würde gerne eine andere Frage stellen, so wie Sie gesagt haben, so Ihre Vorerkrankungen. So, Sie haben schon das gesagt, vor 6 Monaten haben Sie Vorhofflimmern erfahren. Ja, da hat man das festgestellt. Und haben Sie deswegen eine OP in einem OP gelandet oder? Na, nein, nein, das hat man nur beim EKG festgestellt und das war auch nicht so doll. Aber ich soll halt jetzt mehr Medikamente nehmen. Okay, so Sie nehmen was ein? Ja, ich nehme ganz viel verschiedene Sachen. Ich nehme Marcomar, eine halbe Tablette. Und dann nehme ich Bisoprolol, eine Tablette. Und dann habe ich noch, was das heißt, HCT 12,5. Dann nehme ich auch eine davon. Dann nehme ich noch Lisinopril und Atorvastatin. Atorvastatin. Und Sie haben schon Ich das brauche gesagt, bald kein was. Frühstück mehr, weil ich so viele Tabletten nehme. Ja, ich verstehe, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, aber diese alle Medikamente sind wichtig für Ihre Gesundheit. Und dann, Sie haben schon das gesagt, dass Sie an dem Hochblutdruck Ja, der leiden. Blutdruck ist ein bisschen hoch, genau. Seit wann haben Sie Ja. diese? Ach, das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre. Ja. Und auch die Fettwerte im Blut sind auch nicht so gut. Das ist auch immer ein bisschen erhöht. Das hat man aber erst vor 3 Jahren so festgestellt. Haben Sie weitere Erkrankungen? Zum Beispiel Ja, also ich hatte mal Zuckerkrankheit? vor, das ist aber auch schon lange her, hatte ich mal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Da bin ich froh, dass das wieder vorbei ist. Und das scheint aber auch gut gegangen zu sein. Okay. Und dann habe ich, ja, das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich nicht mehr arbeiten kann. Ich habe einen Knieersatz bekommen, einen Kniegelenkersatz. Das ist auch schon 10 Jahre her. Aber das rechte Knie, das ging irgendwie gar nicht mehr. Und dann habe ich dann eine Knieprothese bekommen. Und die OP war ganz komplikationslos. Bitte was? Ihre OP für den Knieersatz. So ganz komplikationslos. Das ist gut gelaufen, ja. Da gab es keine Schwierigkeiten. Sind Ihnen irgendwie weitere Operationen bekannt? Okay, nochmal bitte. Sind Ja, Ihnen weitere weitere OPs nehmen, sonst war Operationen? nichts, nein. Und ist Ihre Geschichte in Ihrem Leben, haben Sie schon mal Ihnen einen Unfall passiert? Nein, einen Unfall hatte ich nicht. Und sind Ihnen irgendwie gegen bestimmte Medikamente oder bestimmte Pflanzen Allergien bekannt? Ja, ich habe tatsächlich, das hat man mal festgestellt, gegen Amoxicillin eine Allergie. Da muss ich aufpassen. Da kriege ich so einen Hautausschlag. Und dann ist auch ein bisschen lästig, ich habe so eine Hausstaubmilbenallergie. Da kriege ich so tüchtige Schnupfnase. Und über Ihre richtige Beschwerden. So, ich würde gerne fragen, vor 6 Wochen hatten Sie irgendwie eine Infektion, Erkältung? So erinnern sich die Kann ich mich irgendwie nicht was erinnern, daran? dass da was war? Nee, ein Infekt oder Okay. so? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Okay. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Berger? Nein, ich fühle mich nicht fiebrig, habe aber auch nicht gemessen, aber ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Okay. Und haben Sie zurzeit so schon gesagt, dass diesen zugenommen sind, oder? Also haben das Ja. gemessen, so zum Beispiel, wie viele Kilo Ja, runter vielleicht das waren. sind, glaube ich, so 2 bis 3 Kilo, die jetzt noch oben drauf gekommen sind in letzter Zeit. Wie ist Ihre Schlaf? Wie ist Ihre Schlaf? Ja, Machen Sie durch ich muss oder? nachts oft auf die Toilette gehen, manchmal zweimal, und dann schläft man natürlich nicht so gut. Also einmal eigentlich fast jede Nacht und manchmal sogar zweimal. Und dadurch bin ich immer, ja, bin ich dann auch müde am nächsten Tag. Okay. Waren Sie bei der? Nicht mehr, nicht mehr. Okay. Ich habe bis vor 6 Jahren habe ich geraucht, wirklich lange, aber ja, nicht so wahnsinnig viel, ein halbes Päckchen am Tag. Wie lange? Ja, fast 40 Jahre. Und Sie haben schon das gesagt, 5 Jahre vorher habe ich das aufgehört, Seit oder? 6 Jahren rauche ich nicht mehr. 6 Jahre, okay, sorry. Trinken Sie Alkohol? Naja, Alkohol, also 2, 3 Gläser Bier am Abend trinke ich wohl, ja. Jeden Abend? Ja, zum Abendessen und dann noch mal so beim Fernsehen oder wenn man zusammensitzt, ja, da trinke ich doch fast jeden Abend, würde ich sagen. Ja, ich kann das verstehen. Man sollte das Leben auch genießen. Bitte was? Ich kann das total verstehen. Man sollte das Leben auch genießen. Deshalb ich das Ja, sagen. genau. Okay, dann diese Frage kann ein bisschen unangenehm sein, aber es geht nicht um Sie. So, ich muss diese Frage meine jede Patient und Patientin stellen. So, in Ihrem Leben haben Sie irgendwann mit den Drogen Kontakt gehabt? Nee, mit Drogen habe ich nie was zu tun gehabt. Nein, nein. Mhm. Okay. Wie viele Geschwister haben Sie, Frau Berger? Ich habe keine Geschwister. Sie sind ja allein. Okay. Ich Und war alleine. leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, aber mein Vater ist gestorben. Okay. Warum ist der gestorben, Mein wissen Sie? Vater hatte, ja, der ist 80 geworden, der hatte Knochenkrebs. Okay. Und Ihre Mutter ist gesund oder hat sie auch Naja, Histamin? die bis vor 3 Jahren war die auch gesund, aber jetzt hat die irgendwie einen Tumor im Unterleib, ich weiß gar nicht, Eierstöcke oder Gebärmutter oder so. Irgendwie da in dem Bereich hat die einen Tumor. Okay, richtig. So. Es tut mir Aber richtig ist leid. behandelt worden und operiert worden und jetzt geht es ihr soweit ganz gut. Okay. Und leben Sie allein oder mit Ihrer Familie? Ich bin alleine und also bin verwitwet und meine Kinder, da ist einer, den betreue ich wohl noch, aber der wohnt nicht bei mir. Wie Ich viele lebe Kinder also haben Sie? alleine. Bitte? Wie viele Kinder haben Sie? 3 habe ich. 3. Und haben Sie Ihre Kinder mit normaler Geburt gehabt oder mit Das waren Kaiserschnitt? alles normale Entbindungen, ja. Und sind Sie auch gesund? Haben Sie Ja, bestimmte also Krankheiten? der eine Sohn hatte einen schweren Motorradunfall und ist dadurch pflegeabhängig und wohnt aber nicht bei mir, aber ich muss mich viel um den kümmern und habe natürlich auch ein bisschen Sorgen um den. Es tut mir leid, so, es sollte schwierig sein. Okay. Ich bin durch mit meinen Fragen, Frau Berger. So, möchten Sie etwas hinzufügen? Vielleicht habe ich etwas vergessen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ist es Ihnen etwas Ja, Sie haben so eingefallen? viel gefragt, ich wüsste gar nicht mehr, was ich Ihnen noch erzählen kann. Ich glaube, ja, jetzt möchte ich eigentlich nur noch wissen, was man dagegen tun kann und woran das liegen kann. Und ja, wie man das feststellen kann, woran das liegt. Ne, das wären jetzt so meine Fragen. Okay. So, ich muss erstmal Ihnen so körperlich untersuchen und danach muss ich die Blut abnehmen. Aber ich kann ja soweit sagen, Ihre Beschwerden liegt an Ihrem Herz oder Ihren Lungen, aber Sie müssen jetzt nicht große Sorgen dafür machen. So, wir müssen erstmal die EKG und die Röntgenstrahlung aufmachen. Dann können wir am Ende mit der alle Befunden nochmal mit Ihnen sprechen. Okay, ja, dann will ich mich mal gedulden, ja. Okay, Okay. vielen Dank. Dankeschön. Gut. Sorry, wenn ich etwas Ja. vergessen habe. Das war mein zweites Mal. Ehrlich? Das war meine zweite Anamnese? Ja, Anamneseerhebung. unglaublich. Ja, nee, Und gut. habe ich meine Gut. erste Anamnese heute ein paar Stunden vorher gehabt. Okay. Ein Stresstag, ja. Okay, eine Frage kam von Dr. Alici. Er fragte nach dem Vorhofflimmern. Ne? Ist das damit geklärt? Ja, das Vorhofflimmern. habe ich nicht ganz Vorhofflimmern. genau gehört. Ja. Deswegen habe ich gefragt. Ja, Danke gut. an Einer Ja, gerne. von uns geantwortet. Vielen Dank. Möchte noch jemand was fragen, Dr. Gündes? Wurden bei Ihnen regelmäßig Blutuntersuchungen auf den Coumadin durchgeführt? Ach so, sie hat ja Marcomar bekommen, ne? Ja, Marco. das wurde regelmäßig kontrolliert, ja, stimmt. Aber nur das. Welche Zeichen erinnern sich? Oh, nee, die Werte, da müssen Sie bei meinem Hausarzt anrufen, das weiß ich nicht. Okay. Ja, eine Frage kam gerade rein. Die ist tatsächlich nicht gefragt worden und da hätte sie positiv geantwortet. Die Beine, das ist ihr aufgefallen, sind tatsächlich geschwollen. Ne? Aber ich meine, ich bin mir auch gar nicht sicher, aber normalerweise würde ich es eigentlich mit der körperlichen Untersuchung machen, oder? So, ich meine, ich weiß jetzt Ja, nicht genau, wie läuft also. in Deutschland, aber in der Türkei zum Beispiel, so, ich habe fast nie gehört, meine Patienten sagen, dass ja, ich auf meine Beine so geschwollen. Ja, wahrscheinlich haben wir hier Ja. die Kardiologe Kolleginnen und meine. Hier also im Fall ist es beschrieben, im Fall ist es beschrieben, dass sie das als ein Symptom hat. Ich habe das jetzt nicht als ein Top-Punkt jetzt mitgenannt. Das ist eher so, ja, eines von vielen Sachen, die es eben auch gibt. Und wenn Sie gefragt hätten, hätte ich es vielleicht gesagt. Husten. Husten habe ich gesagt. Husten habe ich gesagt, dass ich oftmals so komischen Husten habe. Ja, genau. Aber eigentlich haben wir das Programm komplett durch jetzt. Alles, was man fragen kann, ist gefragt, oder? Ja, Dr. Gündes hat noch was? Selman hat gute Deutsch zu sprechen. Neue Arzt und dieser Fall heute zweiter Fall Selma Zum zweiten Mal, ja ja. Fatma hat ihn gehabt. Fatma hat ihn gehabt am 1. Januar. ja Habe ich mir aufgeschrieben. ja Ja. und ich denke Selman braucht eine gute Reaktion, aber gute Reaktion. Zum Beispiel, dieser Fall ist ein Notfall. Die Patientin sagte, ein enges Gefühl in der Stimmt, ja. Brust. Danach so schnell wie möglich ein EKG schreiben und Und dann weiterreden, sozusagen. weiterreden. Aber so. Ja, das auf jeden Fall recht, Mahmut, aber so, ich habe gedacht, dass Sie so im Großen und Ganzen seit 6 Wochen diese Beschwerden hat, nicht jetzt. So, sie hat nicht gesagt, kein, dass kein sie Problem, gerade Luft noch hat. Kein Problem, Selman. Alles, diese Situation Notfall. Diese Patienten 20 Mal ein Notfall gehen, erste Mal EKG schreiben. Okay, okay. Und, ja, und Vitalparameter müssen wir kontrollieren. Kontrollieren, ja. Ich glaube, wenn die Patientin jetzt überzeugender krank gespielt hätte, ja, wenn ich jetzt also sage, wissen Sie, ich kriege überhaupt gar keine Luft mehr, dann wäre der wahrscheinlich anders reagiert. Aber ich kann weitermachen. Direkt sofort oder machen wir die zweite Fälle? Ja. Okay, machen wir. Okay, meine Operation habe ich heute eine neue Patientin aufgenommen. Würde ich gerne mit Ihnen diese Fall diskutieren. Haben Sie Zeit für mich? Ja, erzählen Sie mal, was Sie da gesehen haben, ja. Okay. Helena Berger, 62-jährige Patientin, und sie ist ein bisschen Übergewicht. Und Sie klagen über die Luftnot, wenn sie sich belastet. So zum Beispiel, sie hat schon das gesagt, sie kann nicht mehr ohne Pause mehr als eine Etage auf die Treppe hochgehen kann. Mhm. Und sie musste auch mit den zwei Kissen schlafen. Und während sie schlafen, wach sie manchmal auf, weil sie auf den Klo sitzen sollte. So, nämlich, sie hat den Nocturie. Wie nennen wir das denn mit dem Fachbegriff? Nocturie. Ja, eben, genau. Ein bis zweimal Nocturie. Genau. Und sie hat sie beschwert sich über die komische Husten, aber habe ich mich vergessen, so wie war die Husten, so frage ich auf jeden Fall, während ich körperlich untersuche. Sie hat diese Beschwerden seit 6 Wochen und am Ende hat sie richtig klar beschrieben, dass sie enge Brust hat, diese Gefühl hat. Ein enge Gefühl in der Brust, ja, okay. Und wenn sie sich belastet, ist es eher ein bisschen schwindelig außerdem. In Vorerkrankungen hat sie vor 6 Monaten Hochhofflimmern diagnostiziert und sie ist Bluthochdruck ist auch ihr bekannt seit 8 Jahren. Dafür nimmt sie auch Bisoprolol, ein Tablette pro Tag ein, außerdem Lisinopril und Atorvastatin und Comedin auch. Und außerdem hatte sie vorher eine Pankreatitis, aber war es gar komplikationslos und sie hatte nichts gebracht. Und für die OPs vor 10 Jahren ist ihr eine Kindergelenkersatz OP bekannt, aber die OP war gut gelaufen und keine andere Komplikationen. Sie hat da keinen anderen Unfall, aber hat sie gegen die Amoxicillin-Allergie. Sie hat gerade gar keine Infektion beschrieben. Ich habe schon Besonderes gefragt, ob sie so also im Vorfeld, Symptome, im Vorfeld der Beschwerden, ob sie da ob sie da einen Infekt hatte. Ja, genau. Aber sie ist es verneint. Und sie hat gerade gar keinen Fieber. Und ansonsten, sie ist zurzeit 2 bis 3 Kilo zugenommen. Sie hat zugenommen? Sie hat zugenommen? Sie hat zugenommen. Sie hat 7 Jahre Paket geraucht, aber seit 6 Jahren rauche sie nicht mehr. Sie trinkt 2 bis 3 Bier pro Tag abends. Außerdem seine Familienanamnese war unauffällig bis seinem Vater. Ihr Vater. Ihr Vater ist, als er 80 Jahre alt war, so gestorben wegen der Knochenkrebs. Und seine Mutter oder ihre Mutter ist auch ja bekannt, der Tumor, aber sie weiß nicht ganz genau, warum. Sie hat das gesagt, es kann wegen der Eierstock oder Gebärmutter sein kann. Und ansonsten... Aber die Mutter lebt noch. Ja, sie lebt noch. Mhm. Sie ist Alleinkinder. Okay. Und außerdem hat sie drei Kinder. Sie hatte alle drei Kinder mit einer normalen Geburt bekommen. Und die Kinder sind auch ja gesund, bis die ein von ihnen. Aber es geht um einen Unfall, nicht die eine Krankheit. So wegen dieser Unfall so braucht er eine Pflegekraft. So ansonsten. Aber die Mutter pflegt ihn nicht. Sie kümmert sich um auch, aber gleichzeitig so leben sie nicht zusammen. Okay, gut, sehr gut. Und ja, erstmal habe ich mir gedacht, dass es eine Herzkrankheit sein. So, es geht um Herz auf jeden Fall. Ich denke so. Und in diesem Fall kann ich nicht gerade den Namen von der Krankheit nennen. Ist es mir nicht eingefallen. Kommt aber gerade rein. Lesen Sie mal. Und konnten Sie lesen, was da stand? Herzinsuffizienz. Konnten Sie das lesen? Ja. Okay. Herzinsuffizienz. Ja. Ja. Was Danke wäre schön. Differentialdiagnostisch möglich? In diesem Fall kann es die, wir müssen erstmal die unterscheiden, ob es die von der linken Seite. Nee, sorry, ich habe was anderes gefragt. Ich habe gefragt, was wäre differentialdiagnostisch möglich? Okay, verstehe so. Und ja, es kann wegen der Lunge sein, in diesem Fall, es kann Lungenembolie sein oder es kann, ja. Wie sie geschrieben haben, die OPD. So, kann man sagt das auch. Ja. Weiß ich nicht. Oh Mann, hier muss diese Begriffe lernen. Hier ist noch angegeben pulmonale Hypertonie. Pulmonale Hypertonie. Ja, okay. Gut. Was machen Sie denn diagnostisch jetzt? Wonach gucken Sie? Ja, ich würde gerne erstmal, wie ich gesagt habe, die Blut abnehmen, die EKG. Machen und dann brauchen wir auf jeden Fall eine Echokardiographie, so die Ultraschalluntersuchung mit dem Herz und dann gucken wir auf jeden Fall mit der Röntgenschale die Lungen. So. Ja, ich wollte vorher noch von Ihnen wissen, was Sie genau im Labor wissen möchten. Im Labor? So würde ich wonach gucken Sie im Labor? Ich würde gerne die Enzyme von den Kardiakmuskeln zu gucken. Die Herzenzyme, gut, wonach gucken Sie noch? Und ansonsten, ja, für die Lungenembolie gucke ich die Dimer. Dimer. Und würde ich gerne auch die Infektionsparameter angucken, ob sie vorher eine Infektion hat oder die Herzklappen hat eine Entzündung oder so. Ah ja, genau. Okay, ja, da haben wir schon einiges. Und worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Körperliche Untersuchung? So, ich würde gerne die Extremitäten, die Beine gucken, ob sie Ödeme haben. Und genau. Würde ich gerne die Lippen... Wonach gucken Sie noch? Die Lippen und so, ob sie... ob sie blau ist. Cyanose. Ja, ob sie blau ist. Finger, die gucke ich. Und außerdem gucke ich auf jeden Fall die Jugularvene. Ja, das sind eigentlich schon die Hauptsachen. Und Sie gucken ja nach dem Abdomen, schauen Sie auch, ob da, irgendwas geschwollen ist oder ja, Lebermilz geschwollen oder sowas. Ne? Gut, wenn sich das jetzt tatsächlich rausstellt, dass diese Patientin eine Herzinsuffizienz hat, wovon wir jetzt mal ausgehen, was wäre denn da die richtige Behandlung? Eigentlich, Was würde die kriegen? Sie kriegt fast alles, was sie braucht, wie Sopolol und Resonopil und die anderen Sachen. Ich würde gerne, wenn sie auch zum Beispiel diese Ödeme hat, würde ich gerne diese Angiotensin-Rezeptor blocken und einfach vielleicht andere Medikamente hinzufügen. Aber ansonsten würde ich gerne, glaube ich, so Simulator auch hinzufügen. Aber ich nehme mich nicht gerade so. Da gibt es die Kardiologe-Kollegen hier, da ich Konsultation machen kann. Also ich habe hier, sie hat, glaube ich, noch keinen Beta-Blocker, ne? Nee, sie hat Bisoprolol, hat sie. Ach, okay, ja. Sie hat ja einen Beta-Blocker. Okay, und hier ist noch erwähnt, Diuretika. Ja, ja. Ne? Dass man also da vielleicht noch ein bisschen was macht, damit sie auch besser ausschwemmt. Ne? Ja. Gut. Hier war dann noch, also als Folgebehandlung sozusagen, dass man unter Umständen, wenn sie tatsächlich eine Engstelle hat, einen Herzkatheter macht und dann dilatiert. Ne? Und dann ist noch was Unbequemes dazu gekommen, nämlich die Änderung des Lebensstils. Ja, richtig. ja, dass man praktisch der guten Frau rät, was weiß ich, sich moderat zu belasten, weniger Bier zu trinken und auf ihr Gewicht zu achten oder sowas. Ne? Gut. Die Patientin fragt, warum habe ich denn an Gewicht zugenommen? Wahrscheinlich wegen dieser Ödeme eigentlich, gerade denke ich. Genau, Wassereinlagerung. Wassereinlagerung. Ne? Ja, genau. Und sie fragt auch noch, muss sie im Krankenhaus bleiben? Ja, wir sollen sie muss da bleiben, stationär aufnehmen. Okay. Gut. Die Prüfer haben hier noch gefragt, was ist Pulsoximetrie? Pulsoximetrie bedeutet, ob unser Herz, nee, ob unser Blut genug Sauerstoff hat oder nicht und wir unsere genug Sauerstoff hat oder nicht. Ja, und wie stellt man das fest? Ist das ein schwieriges Verfahren? Nein, es ist ganz einfach. Es ist eine kleine Geräte, dass wir unsere Fingerkuppel? Ja, Fingerkuppel. Fingerkuppel? Finger, von Fingerkuppel so messen können. Ja, sehr gut. Ja, das war noch eine Frage, die Prüfer hatten. Genau. Ja, ich würde mal sagen, alles gut. Gucken Sie mal nach der Patientin. Ich bin gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was aus Frau Berger wird. Ja, gut. Ja, möchte jemand was dazu sagen? Dr. Gündes hat applaudiert, habe ich gesehen eben. Nein. Ich glaube, ein dickeres Lob können Sie nicht kriegen, Dr. Atici. Wenn Dr. Gündes zufrieden ist, ja, dann dürfen Sie auch zufrieden sein. Ja, danke schön. Ich muss auf jeden Fall meine Arzt-Arzt-Gespräch verbessern. So, ich habe nicht so viel Erfahrung dafür. So, ich meine, die Arzt-Patient-Gespräch kann ich sowieso machen, weil ich die Umgangssprache gut kann. Aber Arzt-Arzt-Gespräch brauche ich auf jeden Fall mehr Übung. So, deswegen. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Also genau das ist es. Sie waren im Arzt-Patienten-Gespräch waren Sie super. Im Kollegengespräch waren Sie nicht, also waren Sie so von der Sprache nicht ganz so souverän. Hat mich selber gewundert. Ich hätte jetzt erwartet,